Liebeslied an ein Proletariermädchen. Ich bin ein armer kleiner Jud und hab kein scharfes Messer. Du bist aus altem Vorstadtblut und hottest es schon besser. Denkst du, der Spittelberger Burm mit Mahagoniprotzen? Die sind wie der Novembersturm und haben statt Mädchen Kotzen. Die treten dir im Mainwind verliebt ins weiße Beichlein und machen dir ein Sonntagskind flugs hinterm Fliederstreichlein. Dazu fehlt mir die innere Kraft, ich kann nicht feurig werben. Allein von deiner Jungfernschaft, da sammle ich die Scherben. Und bring dir süße Mehlspeis dar, auch die ist nicht verächtlich. Und sind wir auch nicht ganz ein Paar? Ich denk an dich allnächtlich. Das Naserl streich ich dir zurecht und an die Augenbrauen, doch kann ich dir, selbst wenn ich's möcht, die Pappen nicht zerhauen. Sei mir auch so ein bissel gut, auch ich werd einmal größer. Ich bin ein armer kleiner Jud und hab kein scharfes Messer.